jetzt für den Koitus. Mach mit deinem Vogel Schluss, da muss ein Profi rufen. Du bist Romantik, komm, ich fick dich hinterm Rosenbusch und auf'm Klo im Suff. Jetzt mach die Hose. Ich komm rein, wo ich will, als hätte mein Penis Blaulicht. Bin ich ein Schlussverkauf, deine Frau stürzt sich auf mich. Grinst mir ins Gesicht und packt mich am Sack. Zieht mich auf Toilette, holt mir einen runter wie ne Flak. Ich bin auf Bling Bling, doch auf Öko auch. Und stecke meine Native Tongue in den Dirty South. Sie ist bedient, doch deine Maß jetzt läufig. Euro fickt wie ein Trucker, frisch aus dem Fahrerhäuschen. Doch sie will nicht deine Geburtstagsfeier zerstören. Deswegen schluckt sie aufs Klo mein Eierlikör. Ich bin geboren, um Östrogen aufzuspüren. Geh auf Partys und greif Nutten auf wie Autotüren. Als Maul, du siehst aus wie getauft im WC. Deine Braut haucht Liebeslieder auf meiner B. Dein Mann hat gewonnen bei Pimp My Wife. Ich springe nackt aus dem Schrank, er stinkt nach Schweiß. Ich habe sie verarscht, vor der ersten Nacht hab ich gesagt. KIZ bedeutet rosa Schüler im Zölibat. Ich nach Schmuschis wie alt, leg dich flach wie ne Grippe. Ich bin wie Türk, nach der Disse bläst du nachts auf der Brücke. Deine Braut hampelt mich an, ist mit Eifer bei der Sache. Und tanzt für Geld, wie ein Leierkastenaffe. Wir machen Rollenspiele, sie Blume, ich Biene. Die Nummer in den Müll und deine Sue in die Vitrine. Mädchen, es wird Zeit jetzt für den Koitus. Mach mit deinem Vogel Schluss, da muss ein Profi rufen. Du bist Romantik, komm, ich fick dich hinterm Rosenbusch und auf'm Klo im Suff. Jetzt mach die Hose auf. Ich komm mit Bitches in den Club und pack sie an der Bar. Check die Lage erst allein, ich hab Haus auf dem Radar. Ich bin da, heiß Gefahr für Jungfernhäutchen und die Frau. Ich bin pleite, doch egal, deine Nutte macht mich blau. Mit der Kohle, die du dir als Journalist verdienst. Rhyme and Simon ist Berlin, schnellster Nutten ab, schnell Beams. Zu Memes, die prüde junge Lady ohne Lust auf Schwanz. Doch wenn dein Porno-Arsch wie Pogo-Zecken tanzt, kannst du Bitches sicher sein. Ich hab einen Dick zum Suck und du kannst dir sicher sein. Du hast einen Dick zu Suck, wow, Baby, du siehst gut aus. Gut genug für jetzt, du hast jetzt und hier zu blasen. Die Toiletten sind besetzt. Keine Angst, sie ist nur kurz weg, denn sie schluckt auf Klo mein Eau de Toilette. Ich zieh ihn wieder raus, denn mein Schwanz ist rot. Und sie guckt mich an, als wär ihr Hamster tot. Deine Freundin wird nicht feucht, du machst einen Regentanz. Bei uns wird sie zum Open Mic und lässt jeden ran. Sie kauft mich an, als wäre ich ein Autounfall. Denn ich hab stahlblaue Augen und ein Bauch aus Metall. Ich bin nicht blind, ich will nur deine Frau beklatschen. Auf ihre Backen klatschen, als wären es Bratzen. Wie ein Zeuge Jehovas, einfach jeder anquatschen. Und mir die Nutten an die Bar winken, als wären es Tacken. Komm mit nach draußen, gib ruhig zu, dass du auch willst, ob bei mir oder bei dir. Ich nehm dich durch wie ein Schulbuch. Komm mit nach draußen, gib ruhig zu, dass du auch willst, ob bei mir oder bei dir. Ich nehm da durch wie ein Schulbuch. Mädchen, es wird Zeit jetzt für den Koitus. Mach mit deinem Vogel Schluss, da muss ein Profi rufen. Du bist Romantik, komm, ich fick dich hinterm Rosenbusch und auf'm Klo im Suff. Jetzt mach die Hose auf. Dich will ich nackt auf allen Vieren mit ner Zeitung im Mund. Bitch, nackt auf allen Vieren. Schnack, nackt auf allen Vieren. Bitch, ein Schulbuch. Der perverse alte Mann.